Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. In dieser Episode geht es um das Mountain Wave Projekt. Das ist ein Forschungsprojekt einiger Segelflieger, stellen die dann gleich vor, wo es darum geht, Turbulenzen, atmosphärische Wellen, Rotoren in der Erdatmosphäre zu erforschen und damit natürlich die Wettervorhersagen zu verbessern und auch die Routenplanung für Airliner zu verbessern. Die wollen nämlich idealerweise nicht in solche Turbulenzen und Wellen einfliegen. Was mir an Omega-Tau-Themen immer besonders gut gefällt, ist, wenn sich ein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten lässt oder wenn ein Thema sozusagen verschiedene Aspekte hat. Und auch dieses Thema hat diese verschiedenen Aspekte. Es geht nämlich zum einen um die wissenschaftliche Geschichte, Wellenforschung, Turbulenzforschung. Zum anderen geht es aber auch um Segelfliegen und zwar um ziemlich Leading-Edge-Segelfliegen. Die Jungs haben einige Weltrekorde aufgestellt im Rahmen ihrer Forschungstätigkeiten. Wir betrachten das Thema aus der Perspektive von drei der Projektteilnehmern. Genauer gesagt sind es sozusagen die drei Köpfe des Projekts. Das ist zum einen René Heise. Der hat das Projekt damals ursprünglich gegründet. Der ist sozusagen der Gesamtprojektleiter. Zum anderen Klaus Ohlmann. Der ist der Projektpilot, bekannter Segelflieger, Rekordhalter. Und zum dritten Jörg Hacker. Der ist das jüngste Mitglied in dem Projekt. Und der ist der wissenschaftliche Leiter. Er hat sehr viel Erfahrung mit der Forschung in der Atmosphäre aus dem Flugzeug. Da wird er nachher auch noch ein bisschen drüber reden. Vorher muss ich aber noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen, ihr werdet euch vielleicht wundern, warum sich hier um Episode 42 handelt und nicht um 41. Das ist eine längere Geschichte, die hat zu tun mit vorher bekannt gegebenen Links mit WordPress und anderen Geschichten. Die erzähle ich jetzt nicht im Detail. Die Episode 41 kommt als nächstes. Das andere, was ich kurz erwähnen wollte, ist folgendes. Nora und ich werden Mitte September 2 Wochen durch Norddeutschland tingeln und da unter anderem ein paar Omega-Tau-Episoden aufnehmen. Wir haben da schon einige Themen vorbereitet und wir würden uns freuen, wenn ihr mal auf unsere Webseite schauen würdet, omegataupodcast.net, und da im Menü links relativ weit oben steht dann Omega Tour Nord 2010. Und guckt euch einfach mal an, wen wir da besuchen wollen und lasst uns Fragen wissen. Sendet uns E-Mails oder fügt Kommentare zu der Seite hinzu, was wir die Leute fragen sollen. Damit habt ihr auch ein bisschen eine Möglichkeit, bei der Gestaltung der Episode teilzunehmen. Würde uns freuen. Okay, jetzt zurück zur aktuellen Episode und wir beginnen mit dem Gespräch mit René Heise, dann Klaus Ohlmann und am Schluss Jörg Hacker. Viel Spaß. Ja, René, dann stell dich doch mal kurz vor und erzähl ein bisschen was über deinen Hintergrund, insbesondere auch den fliegerischen Hintergrund und was dich dann eben auch dazu motiviert hat, das Mountain Wave-Projekt zu gründen. Ja, René Heise, der Projektleiter, auch Gründer vom Mountain Wave Projekt. Von Hause aus habe ich Physik und Meteorologie studiert, damals in den 80er Jahren an der Humboldt-Universität in Berlin. Nach dem Studium habe ich versucht, richtig real mit dem Wetter zu leben, war klassischer Berater, Synoptiker, außen an den Flugplätzen, anfangs in einem Jagdfeuerschwader 1 in Holzdorf. Dann über die Flugbereitschaft führte mich der Weg dann zum Einsatzführungskommando nach Potsdam, war auch selber bei den Einsätzen dabei, also Operation Enduring Freedom in Ostafrika, Somalia, bis in Hindukusch, Afghanistan, Vicenza, Ende der 90er. Ich denke mal, habe da ein ganz gutes Spektrum entwickeln bzw. kennenlernen dürfen. Und das Schöne war, dass ich in meiner Freizeit auch ab 1996 die Segelflugnationalmannschaft beraten durfte. Ich hatte ja 1989 wieder mit dem Fliegen angefangen, konnte leider nach meinem Beginn der fliegerischen Ausbildung mit 14 in Dessau nicht weiter fliegen, habe dann kurz vor der A-Prüfung aufhören müssen. A-Prüfung, bloß kurz für unsere Hörer, ist der erste Alleinflug. Und ich konnte erst wieder 1989 anfangen. Ja, und da hat man natürlich viel in der Fliegerei so verloren. Ich sage mal, das heutzutage, wir wissen es ja, beginnt man ja 14, 15 zu fliegen und kommt auch relativ schnell in die Wettbewerbsfliegerei. Das war mir alles versagt und musste dann schnell alles nachholen, hatte dann auch innerhalb von einem Jahr auch gleich wieder die Lizenz. Und durch dieses Glück, dann Nationalmannschaft als Berater fungieren zu dürfen, hier sieht man schon, was in der Fliegerei vor allen Dingen in Abhängigkeit von den meteorologischen Bedingungen möglich ist. Ja. Da hatte man auf einmal Schnittgeschwindigkeiten 110, 120. Man ist 500, 600 Kilometer geflogen. Das waren alles für mich erstmal doch so Größen, Dimensionen, die ich in dieser Form nicht so kannte. Dann war natürlich die Frage, Ende der 90er Jahre, wie geht man mit diesem meteorologischen Fachwissen und ich sage mal auch den fliegerischen Fertigkeiten um? Und da kam eben die Idee auf, ich sage mal die moderne Wellenfliegerei, die ja der Klaus schon demonstrierte damals in Südfrankreich, die ersten 1000 Kilometer dort in den Wellen, wie man das eben optimal ausnutzen könnte, um sozusagen da eine ganz andere Dimension zu erfliegen. Und damals kam uns ja schon in den Sinn, darüber zu diskutieren, wo kann man überhaupt auf der Welt 2000 Kilometer fliegen. Ich war dann auch eingebunden in der OSTIF, der Organisation Scientifique Technique Internationale de Vol Vol, also der wissenschaftlichen Organisation des Segelfluges. Ja. Und da war die ganz große Frage, wer fliegt als Erster diesen 2000 Kilometer Küttnerflug? Mhm. Wo kann man das vor allen Dingen auch fliegen? Ja, und das waren sozusagen so die Gründungszeit des Mountain Wave Projektes, als ich dann mit Klaus zusammenkam und wir ewig überlegten, wo kann man in die 2000 Kilometer fliegen? Mhm. Als du das Mountain Wave Projekt gegründet hast, war das da dann mehr der segelfliegerisch-sportliche Ehrgeiz oder auch schon dieser, sagen wir mal, wissenschaftliche Anspruch? Also der primäre Grund war eigentlich schon, das optimal umzusetzen. Also ich weiß, dass es kam ja nur gerade die Modellphysik hoch Ende der 80er, in den 90er Jahren und durch das Internet, das muss man ja auch dazu sagen, durfte man das erste Mal dann auch oder konnte man meteorologische Daten direkt verwenden. Ja. Das war ja in den 90er Jahren zum Anfang eben nicht möglich bei den nationalen Wetterdiensten und Modellvorhersagen waren ja auch nicht frei verfügbar. Und diese Entwicklung habe ich direkt und aufmerksam verfolgt und sagte, okay, das ist vielleicht die Möglichkeit, ein Optimum zu finden, Synergien zu nutzen und dann zu sagen, hier schaffen wir vielleicht noch einen Schritt weiter, hier kann man vielleicht auch 2000 Kilometer fliegen. Und das erste Beispiel war eigentlich hier auch aus der Region. Als ich im Jahre 1997 war, ich glaube, früh morgens den Uli Schwenk angerufen habe und gesagt habe, Uli, das war, glaube ich, Ende April, versuchte einfach heute 1000 Kilometer im FAI-Dreieck zu fliegen. Und er hatte das eben an diesem Tag nicht geglaubt. Und es gibt auch, glaube ich, ein ganz nettes Interview mit ihm im Adler. Der Adler ist die Mitgliedszeitschrift des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbands und den entsprechenden Artikel tun wir in die Links zur Episode. Als ich ihn dann nochmal früh morgens informierte, wie vielleicht die Streckenführung optimal wäre und er sagte, er will eigentlich jetzt ins Geschäft, draußen liegen 20 Zentimeter Schnee, es ist stark bewölkt und es stürmt. Ja. Und ich sagte, Uli, versuch's einfach. Und er hatte doch damals schon Vertrauen, er kannte mich von den Trainingslagern der Nationalmannschaft und er ist dann rausgefahren auf den Eisberg. Ja, Flugplatz Münzingen, Eisberg auf der Schwäbischen Alb, nur zur Info. Und hat den Schnee dort weggeschoben, hat irgendwie einen Schlepppiloten gefunden. Er sagte immer noch, ich hatte noch mal zwischenzeitlich angerufen, du, das ist immer noch bewölkt, wie soll das funktionieren? Ich sage, probier es einfach. Ja, dann hat er den Schlepper informiert und ist dann sozusagen über die Bewölkung gestiegen und in das Sonnenloch Richtung Schwarzwald, was sich dann auftat, geflogen und konnte dann den ersten Schenke bis in den Thüringer Wald so mäßig fliegen. Ich hatte dann auch noch Anrufe von anderen Mitgliedern der Nationalmannschaft, die der Meinung waren, als sie in Stuttgart aus dem Fenster schauten, heute kann man nicht mal 200, 300 Kilometer fliegen. Ja. Und das Problem beim Uli war auch, dass er am Abend eine große Ehrung in der Stadt hatte als bester Sportler. Also er musste auf jeden Fall zurückkommen. Ja. Und für ihn war es wirklich eine kritische Sache. Und dann sagte er, im Thüringer Wald hätte er dann fast afrikanische Verhältnisse angefunden mit 4 bis 5 Meter Steigen. Mhm. Und FAI-Dreieck wissen wir, ist ja auch nicht so ganz einfach, nee, in Deutschland zu legen. Und so zeitig, das war Ende April, ich glaube 27. Und dann hat er sozusagen den letzten Schenkel noch mit Hangflug und mit dem schwachen Steigen bis nach Münzingen geschafft und konnte dann abends dem Bürgermeister berichten, dass er heute mal so aus dem kalten 1000 Kilometer in Deutschland geflogen ist. Cool. Um Stuttgart und Nürnberg rum, ne? Ja, es war oben bis Thüringen, bis Fritzlar, hier Kassel, so die Ecke, Thüringer Kamm lang und dann unter Bayerischer Wald und dann so zurück. Ja. Und das war einfach, wo ich sagte, es geht in irgendeiner Form schon. Dieser Wetterwecker, der ja auch bei den Segelfliegern heute bekannt ist, hatte sozusagen dann auch so eine Geburtsstunde in den 90er Jahren schon. Also ich sagte, okay, man ein, zwei Tage so ein bisschen schaut, dann kann man so eine herausragende Flüge auch durchführen. Und das Gleiche war natürlich auch dieser Wellenwecker. Viele wollten ja die 5000 Kilometer fliegen im Hirschberg, im Riesengebirge, im Lee, der Schneekoppe oder am Harz. Ja, und da war auch immer die Frage, wann fahren wir extra nach Polen rüber? Und da war es eben auch immer notwendig, ein, zwei Tage vorher Bescheid zu sagen. Ja, und das hat immer ganz gut geklappt. Und so entstand das sozusagen. Und dann natürlich immer die Überlegung, okay, jetzt lass uns mal weiterschauen, in welche Ecke kann man sehr gut fliegen, große Strecken, und wo geht's in eine Richtung mal bis 2000 Kilometer. Mhm. Das war eine lange Diskussion. Du hattest vorher erwähnt, 2000 Kilometer Küttner-Flug. Ist das so eine Magic Number, diese 2000? Woher kommt dieser Begriff, dieser Name? Also 2000 Kilometer... Wenn man jetzt atmosphärenphysikalisch dort in dieser Form das ein bisschen detaillierter betrachtet, ist es schwierig zu schaffen, weil bestimmte Bewegungsformen der Atmosphäre ja immer so begrenzt sind. Wir brauchen ja bestimmte Aufwindarten, thermische Strukturen, also konvektive Strukturen, wir brauchen dynamische Strukturen, das muss alles am Tag möglich sein. Und so 135 km/h benötigt man bei einer Gesamtflugzeit von 15 Stunden, um eben 2000 Kilometer fliegen zu können. Mhm. Ja, dann schauen wir uns das mal an, wo kann man denn überhaupt 15 Stunden fliegen am Tag? Mhm. Da fallen die Tropen ja komplett so raus. Ja. Da kann man ein bisschen schauen, okay, Finnland gab es Flüge über 1000 Kilometer, aber da müsste man eben Richtung Osten fliegen, dann ist es ein bisschen schwierig mit der Tageslänge und auch die synoptischen Strukturen passen da nicht sehr gut. Mhm. Und ja, es war natürlich die große Überlegung, in der Welle in Pyrenäen zu starten und den Alpenbogen entlang Richtung Wien, sage ich auch, da müssen immer, wir wissen ja selber, ein Hoch und Tief nach 1000, 1200 Kilometer ist das so zu Ende. Ja. Auch so ein Höhendruck hat auch nur eine begrenzte horizontale Ausdehnung. Wie gesagt, das kommt alles von dieser SG-Analyse. Und dann fällt man immer aus diesem guten Band raus. Und das hätte auch nicht funktioniert oder schwer funktioniert. Ich wüsste eben nicht das synoptische Muster, was passen würde, um wirklich in den Pyrenäen auf Druck Vorderseite oder wie auch immer, oder Druck Rückseite, dann diesen Sprung zu schaffen. Mhm. Weil der Druck eben nicht so schnell wandert. Ja, ja, und ja. Das war mal so die erste Idee, im Kaukasus in die Welle einzusteigen und dann thermisch in Richtung Ural und dann natürlich beim schwachen Westwind zur Zeit der Mitternachtssonne hochzufliegen nach Norden. Und ich kannte das eben aus Finnland und da kommen so ein bisschen so meine Erfahrungen mit dem Spiel. Also 21 Uhr, 22 Uhr habe ich dort noch 1 bis 2 Meter Steigen angetroffen. Und dann könnte man schon sagen, okay, das ist zumindest akademisch möglich. Ja. Und die Chinesen wollten eben in Tianshan in Richtung Osten fliegen und hatten auch eine entsprechende Idee, die sie auch von den synoptischen Strukturen und aus anderen Gründen nicht umsetzen konnten. Ja, und dann kam eben sozusagen wirklich nochmal die Überlegung, wo auf der Welt wäre sowas eben möglich. Und da war natürlich die erste Überlegung, Wellen zu nutzen, weil mit so einem Aufgang könnte man die Aufwindsysteme optimal schon nutzen und man könnte sie auch bis so einen Untergang nutzen, ja, wenn man natürlich so ein weites Band hätte. Und da sind wir wieder bei der SG-Analyse, so ein straffes Windband über, sag ich mal, 1000 Kilometer gibt es auch nicht bei den Annehmen, weil es nicht klassisch bei normalgängigen Wetterlagen. Und der muss auch die ganze Zeit halbwegs orthogonal angeströmt werden. Ja, das ist ja dann das nächste Problem. Ja, und da müssen eben verschiedene Faktoren zusammenkommen. Und da ist der Meteorologe eben in der Form schon gefordert. Und das schafft, sage ich mal, ein engagierter Seeflieger nicht so unbedingt aus dem Kalten. Und da haben wir natürlich den Vorteil, wie ja von Joachim Küttner, und hier schließt sich der Kreis, in den 30er Jahren hat er die Wellen wissenschaftlich untersucht. Er steckte richtig in der Problematik drin und hatte dann auch einen Flug versucht in der Sierra Nevada, damals mit einem relativ schlechten Flugzeug, in Richtung Osten durchzuführen und war 600 Kilometer weit gekommen und hatte dann einfach extrapoliert, okay, die Wetterlage mit einem besseren Flugzeug, ein bisschen später, modernere Systeme, bessere Pilots, vielleicht in Anführungsstrichen, dann wären eben 2000 Kilometer möglich und das war so seine Idee. Mhm. Hat dann diesen Preis 1980 bei der OSDEF ausgeschrieben für den ersten Piloten, der es schafft, in gerader Richtung 2000 Kilometer zu fliegen. Also nicht hin und zurück, sondern in eine Richtung? In eine Richtung. Okay. Und habt ihr das geschafft inzwischen? Nee. Doch. Echt? Das ist also, das war ja die große Herausforderung und so ist ja sozusagen als Motivation auch das MVP entstanden. Wo schafft man es und wie eben 2000 Kilometer zu fliegen? Und wir hatten dann lange eben diskutiert, wo wäre das eben möglich und hatten verschiedene Stadtgebiete, Regionen intensiv analysiert und kam eben auf die Idee, das als erstes dann in Argentinien zu versuchen. Mhm. Und da war auch die Überlegung, wo geht man dorthin? Geht man jetzt in die Mitte und versucht den optimalen Startpunkt im Süden oder im Norden zu finden? Oder geht man gleich in den Süden und, und? Und da fiel eben die Wahl 1999 auf San Martín de los Andes. Mhm. Und das war unsere erste Expedition vom Mountain Wave-Projekt. Und da waren eben dann gleich Flüge von über 1000 Kilometern in den Wellen möglich und auch der erste Weltrekord gleich von Klaus, als er bis nach Feuerland geflogen ist. Wow. Mhm. Und wie oft wart ihr da jetzt inzwischen? Ja, wir waren also im ersten Mal 1999 und haben erstmal so die ersten prinzipiellen Wellenstrukturen dort kennenlernen können. Mhm. Was sind die idealen Wetterlagen? Muss man präfrontal fliegen, postfrontal? Ja. Sollte man im Süden starten, sollte man im Norden starten? Wie wandern sozusagen die Windbänder in Verbindung mit Fronten? Das hat dann Klaus in den Folgejahren, er war fast in jedem Jahr dann unten in Argentinien nach 1999 intensiv weiter betreiben können. Ja, und 2003 war dann der Küttner-Flug, als er unten in Calafate gestartet ist und bis Richtung Norden, in Richtung San Juan geflogen ist, 2000 Kilometer, und konnte dann noch 2003 den Küttner-Preis von ihm persönlich noch in Empfang nehmen. Mhm, cool. Joachim Küttner ist jetzt 100 Jahre alt, lebt noch, ist aktiv und ja, und es war eigentlich unser großer Wunsch, dass wir diesen Preis noch von ihm empfangen nehmen können. Ja. Er war ja 2002 noch in Berlin und hatte über seine wissenschaftlichen Abenteuer im Rahmen des 61. Deutschen Seefliegertages referiert. Und da hatten wir auch die Möglichkeit, mit ihm in Strausberg verschiedene Aspekte noch zu diskutieren. Und das war eben auch so eine Grundlage, dass wir eben im Jahr 2003 eben es versucht haben, unten in Calafate, um denn den relativ starken und zerrissenen Wellen unten den Start zu machen und den Abend zu versuchen, oben im Bereich des Aconcaguas, des Topongatos, in die hohen Wellen noch reinzukommen. Und da war eben eine bestimmte Wetterlage notwendig, und zwar die Konfluenz des Polarjets mit dem Subtropenjet. Und wenn diese, sagen wir mal, nicht alltägliche Großwetterlage vorhanden ist, dann hat man eben die Chance, eben auch 2000 Kilometer in eine Richtung zu fliegen. Und dann waren wir natürlich, um jetzt zu der Frage zurückzukommen, nochmal 2006 in Argentinien, aber das war dann auf Einladung der argentinischen Luftwaffe. Und dort ging es im Wesentlichen darum, Turbulenzforschung zu betreiben im Bereich des Aconcaguas, Topongatos, weil dort eben das Uncrossing Procedure ständig stattfindet von Airlinern, wo auch die argentinische Luftwaffe dort aktiv ist. Und dann wollte man einfach mal wissen, okay, wie hoch reichen dort die Wellen? Wie sind die entsprechenden Auf- und Abwinde? Und das war der Schwerpunkt. Und war das dann auch sozusagen der Zeitpunkt, wo es vom rein sportlichen auch zu einem mehr wissenschaftlichen Fokus ging beim Mountain Wave-Projekt? Oder kann man das so nicht sagen? Doch, man kann es in dieser Form sagen, weil wir hatten 1999 durch Carsten Lindemann, der damals noch bei der Freien Universität war, die Möglichkeit, sehr gute Messinstrumente das erste Mal dort in San Martin des Andes nutzen zu können. Mhm. Wir stellten aber fest, dass natürlich ganz spezielle Turbulenzmessgeräte wie der Jörg Hacker, der dann 2006 dabei war, ideal dafür geeignet sind. Und er hatte mit der NOAA zusammen so ein spezielles Turbulenzmessgerät entwickelt, wo wir sehr hoch auflösen mit 50 bis 80, 90 Hertz entsprechende Temperatur- und Windwerte bekommen. Da wird Jörg Hacker nachher auch noch ein bisschen was drüber erzählen hier. Und das war natürlich schon so, was auch draußen, sage ich mal, in der Wissenschaft dann auch die entsprechende Akzeptanz findet, wenn du mit dieser Auflösung dann die Messwerte erfassen kannst. Und es waren ja dann auch die ersten wissenschaftlichen Turbulenzmessungen, die es über den Anden gab. Und er hat sein Equipment oder einen Teil des Equipments einfach mit nach Argentinien gebracht, wo wir sehr dankbar darüber sind. Und dann konnte man es natürlich optimal nutzen. Und dann war es da mal wirklich der State of the Art von dem Messequipment her, das vorhanden, damit wir da auch in dieser Form ein bisschen was machen konnten. Ja. Was natürlich schwierig ist, und das muss man immer wieder betonen, wir machen das in unserer Freizeit. Mhm. Spezielle Messauswertungen in dieser Form, das sind ja im Endeffekt dann Arbeiten, die sich über Monate hinwegziehen. Wir sehen es ja auch bei anderen internationalen wissenschaftlichen Messkampagnen. Das macht man einfach nicht am Wochenende. Klar. Ja. Habt ihr dann irgendwelche Sponsoren, die euch so ein bisschen finanziell unterstützen bei der Sache? Ja, spezielle Sponsoren nicht. Ich sag mal, wir hatten einmal einen Uhrenhersteller, der uns beim Transport eben unterstützt hat. Wir hatten das große Glück bei der ersten Expedition, dass die Firma Stemme uns ihr Flugzeug für diese Messkampagne zur Verfügung gestellt hat, 1999. Und der Deutsche Wetterdienst unterstützt uns natürlich, indem er dort die Vorhersagen und spezielle Wetterbeobachtungswerte übers Internet uns zur Verfügung stellt. Ja. Das ging in der Form auch weiter, dass wir spezielle Turbulenzvorhersagen vom Amt für damals für Wehrgeophysik, jetzt für Geoinformationswesen bekommen haben. Das ist sozusagen die wissenschaftliche Unterstützung, so wie es in dieser Form man nennen. Und ja, finanziell hatte ich es schon erwähnt. Es sind so kleine Bausteine, die uns in dieser Form da so unterstützen. Auch hatten wir spezielle Sonnenbrillen von Herrn Meng, der die auch Seeflieger und die Nationalmannschaft allgemein unterstützt, wo dort testen können. Ich habe was gelesen, dass ihr irgendwann in den Himalaya auch wollt. Ja, das ist natürlich schon auch aus meteorologischer Sicht ein interessantes Gebiet, Tibet. Wir wollten operieren von Chigatse. Das ist ein Flugplatz, der bis jetzt noch nicht offiziell angemeldet ist, aber der schon existiert, in einer Höhe von 4000 Meter, ungefähr 200 Kilometer, 250 in nordöstliche Richtung vom Hauptkamm Mount Everest. Und es wäre der einzige Flugplatz, den man im Lee des Kamms nutzen könnte, um dort wirklich Wellenforschung betreiben zu können, weil es gab ja schon die erste Expedition in Nepal und da ist eben immer die Problematik, die Feuchte, dass im Tagesgang Konvektion beginnt und dann Stauerscheinungen gibt und Sichtflug kaum noch möglich ist, Mittag und Nachmittag, und wellentechnisch ist es natürlich von Interesse in der Prämonsunzeit, ich spreche mal dann von Ende April, Anfang Mai, das dort mit einer leichten Süd-Südwest-Komponente, und da kam es ja fast in Ost-West-Richtung, zumindest schwache Wellen dort entstehen könnten im Lee. Zusätzlich haben wir durch einen eigenen Forecast-Tool, also wir haben ja in den letzten Jahren ein entsprechende Feuersagetool entwickelt für Mountain Waves, dort schon die Gegend gescannt, und dort ist uns aufgefallen, dass es Nord-Süd-Täler gibt, die bei dem straffen Westwind, der gerade in den Frühjahrsmonaten dort vorherrschend ist, dass dieser Westwind schwache bis mäßige Wellen dort erzeugt, sodass wir auch dann operieren könnten von diesem Flugplatz in Richtung Hauptkamm. Laser wäre höchstwahrscheinlich so weit. Der Platz ist über 400 Kilometer weit entfernt, wird auch international betrieben. Dann küssen ja bestimmte Zeitfenster nur. Und dann langsam über ein unlandbares Gebiet sich vorzutasten, bei Kilometer, das ist einfach schon ein bisschen schwierig. So 150, 200 Kilometer, das ist machbar. Bei entsprechenden Wetterlagen, kann ich mir zumindest vorstellen. Aber man muss natürlich dann auch einen sehr guten Flugplatz haben, von der Bodenbeschaffenheit her und von der Runway-Länge. Ja, eben, du brauchst in der Höhe, die Motoren sind ja auch nicht mehr so der Hit, ne? In 4000 Meter. 5000 Meter hätte die Bahn in Chigatse. Ja, okay. Und wir bräuchten mit der Stämme, mit Turbo, ungefähr so 1000, 1200 Meter Startstrecke bei ungefähr so 15 bis 18 Grad Celsius. Ja, das geht dann. Ja. Genug Luft. Aber das ist noch nicht konkret geplant, oder? Die Himalaya-Sache. Doch, das muss man. Ich habe also vor 2 Jahren das Projekt vorgestellt in der chinesischen Botschaft. Da wurde uns Unterstützung zugesagt. Dann habe ich in den Folgemonaten eine Projektbeschreibung gemacht. Das ging dann zum wissenschaftlichen Koordinator der Botschaft. Ich habe im letzten Jahr mehrmals nachgefragt. Da wurde mir gesagt, das wird von den lokalen Behörden in Tibet bearbeitet. Jetzt hatten wir das Glück, dass ein Wissenschaftler des Instituts für Atmosphärenphysik dort in Lhasa gesagt hat, okay, sie wollen gerne mit uns zusammenarbeiten. Und dort hatte ich noch im Herbst ein MOU erstellt, Memorandum of Understanding, was man mit wissenschaftlichen Instituten denn Vorbereitung einer Feldkampagne bearbeitet und dann als Grundlage nimmt. Das wird jetzt verfeinert und sollte eigentlich jetzt im Frühjahr schon den Entwurfscharakter verlieren und sollte dann noch zur Unterschrift vorgelegt werden im Sommer 2010. Jetzt muss ich sehen, dass ich das alles noch fertigstellen kann. Und wenn die Unterschriften da sind, hätten wir zumindest ein MOU mit dem entsprechenden wissenschaftlichen Institut. Und dann muss der Kontakt gesucht werden noch zu den chinesischen Streitkräften. Und das wollen wir dann mit einem Besuch im Herbst 2010 erreichen, dass wir uns dann über die logistischen Anforderungen und Schwierigkeiten und Genehmigungen hier dann im Herbst 2010 diskutieren können. Und dann wäre es vielleicht möglich, wenn wir das zeitlich alle schaffen, dass es im Frühjahr denn möglich wäre, dort diese Messkampagne durchzuführen. Wobei man aber dann sagen muss, es ist wahrscheinlich wirklich besser, dass es mal im April oder Mai durchzuführen. Konvektiv geht es dort. Und das sind auch so die ersten Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, zum Teil bis 8.000, 9.000 Meter hoch. Das ist also schon nicht so hier und da bekannt in vielen Bereichen. Das ist also konvektiv, von der konvektiven Grenzschicht so hoch reicht. Und das ist schon das meteorologisch Interessante. Das ist also dann fast die konvektive Grenzschicht in die Tropopause reinreicht. Und dann haben wir ja gleich die Stratosphäre. Das ist eins dieser großen neuen Herausforderungen. Wie fliegt man dort? Und wenn es thermisch eben nicht so gut geht, dann hoffen wir, dass wir Wellen vorfinden. Dann können wir natürlich in der Turbulenzforschung weitermachen. Ja. Gibt es im Himalaya regulär Segelflug? Machen die Chinesen das da? Oder? Nein, gar nicht. Gar nicht. Okay. Das wäre auch eine Pionierleistung, wenn wir dort als Segelflieger im Lee fliegen könnten. Alle Operationen, die es jetzt gab im Bereich des Luftsports, waren von Nepal aus, soweit ich informiert bin. Also Ballonfahrer, UL-Fliegerei, Gleitschirmflieger. Genau, das kenne ich. Das ist alles in Nepal passiert. In Tibet gibt es, soweit ich weiß, eigentlich überhaupt keinen Luftsport. Gut, damit sind wir mehr oder weniger mit den groben Themen durch. Wir werden ja jetzt dann gleich noch im Detail mit Jörg und Klaus reden. Du warst kürzlich bei der NASA in Amerika. Was hast du da gemacht? Klingt auch interessant. Ja, ich habe Vorträge bei der NASA gehalten und auch bei der US Air Force Akademie, im Wesentlichen über Ergebnisse unserer Turbulenzforschung, und habe mich natürlich informiert, was für Projekte jetzt bei der NASA und auch bei den amerikanischen Segelflugpiloten dort in Vorbereitung sind. Wir hatten ja damals ja schon in Berlin den ersten Vortrag von einer Ennewelsen gehört im Jahr 2002, wo es über das Perlenprojekt ging. Das war natürlich für mich von großem Interesse, welche Fortschritte gibt es dort. Sie sind ja jetzt dabei, den Rumpf fertigzustellen. Das ist ein Flugzeug, was fliegen soll bis Flight Level 900, 90.000 Fuß, leicht über 27.000 Meter. Ja. Das hat es also noch nie gegeben, mit einem Segelflugzeug dort in der Stratosphäre in diesem Höhenband zu fliegen. Man hofft, und es gab so LiDAR-Messungen, also mit Laser von Höhenflugzeugen, Wellen, die auch in diesem Höhenbereich vorhanden sind und wo die Vertikalkomponente, sprich die Auf- und Abwindfelder, ja, ausreichen, dass auch ein Segelflugzeug dort steigen könnte bis zu diesem Höhenband. Ja, ja, und es ist eben das Ziel im nächsten Jahr schon, dass da einer erhofft, dass das Flugzeug, dieses Perlenflugzeug fertig wird, dann schon in Kalafate starten kann und dass er dann ein bisschen die Stratosphäre vorstoßen kann. Ja. Er hat ja den Höhenweltrekord im Jahre 2006 vor unserer zweiten Expedition und Mendoza. Wer ist er? Einer Ennewelsen. Ich wollte den Namen nochmal kurz erwähnt haben. Einer Ennewelsen, NASA-Testpilot, ja, hat, wenn man jetzt nationalen Bezug herstellen möchte, war er Testpilot der EGRET, die unten in Mindeheim bei Grob gebaut wurde. Ja. Hat mehrere militärische Flugzeuge, Jagdflugzeuge geflogen und Erkundungen von Space Shuttle Alternates durchgeführt. Mhm. Und ist jetzt mit, ich glaube, 78 Jahre alt, ist er immer noch sehr aktiv. Wow. Und möchte eben dieses Perlenprojekt erfolgreich zu Ende führen. Und da hört es ihm dazu, dass man vielleicht im nächsten Jahr in dieses Höhenband vorstoßen kann. Wahnsinn, cool. Natürlich dann mit Druckanzug, weil der Flieger wird bestimmt keine Druckkabine haben, oder? Er hat eben eine Druckkabine, das ist der große Unterschied. Gut. Er hatte den Höhenweltrekord im Jahr 2006 noch mit Astronautenanzügen durchgeführt. Ja. Das war auch ein Grund, warum ich in etwa zwar, ich hatte mir diese Anzüge angeschaut und die ganze Logistik, die notwendig ist. Ja, ja. Man muss also flüssigen Sauerstoff in Rumpf irgendwo befestigen, positionieren, und das ist eben das Problem, was wir haben. Wir haben da eigentlich immer einen Eigenstarter benutzt bei unseren Operationen, ja, und da ist natürlich der Motor im Rumpf vorhanden, und wenn man jetzt entsprechende Schleppflugzeuge hat, okay, dann kann man diesen Raum nutzen für flüssigen Sauerstoff. Ja. Und jetzt muss man nach Lösungen suchen, wie man vielleicht trotzdem den Flugzeug starten kann und diesen flüssigen Sauerstoff unterbringen kann. Da gibt es neue Ansätze, die wir da so diskutiert haben. Und jetzt mit dem neuen Flugzeug, mit dem Perlenflugzeug, möchte er eben eine Druckkabine haben. Und ja, und entsprechende Rettungssysteme sind dort vorhanden. Und ja, da hat man ja die Probleme überhaupt. Vereisung, Belastung, Aerodynamik ist ja in der Dünnluft und doch in dem Höhenbereich ganz anders. Man braucht viel größere Ruder, größere Seitenruder, größere Windruder. Mit was würde man sowas schleppen, um in diese Höhen hochzukommen? Gibt es da Ideen? Also ich denke mal, sie wollen klassisch bis Flight Level 100 vielleicht einen normalen Flugzeugschlepp machen und wollen dann mit der Primärwelle, mit der Leewelle hochsteigen, wie sie es bei ihrem Weltrekord schon durchgeführt haben, und dann versuchen noch weiter beim Polarwirbel hochzusteigen bis ungefähr Flight Level 600, 700. Warten wir auf jeden Fall auch einen Link zu dem Projekt irgendwo in die Shownotes setzen, dass die Leute sich das Flugzeug angucken können. Ja, dann bedanke ich mich ganz furchtbar herzlich fürs Mitmachen. Gerne. Und damit sind wir dann am Ende des ersten von drei Interviews. Jetzt geht es dann gleich weiter mit Klaus Ullmann, dem Pilot des Mountain Wave Projects. The sands of the white ocean, passing through the door of twilight, I find the aged man. Traveled over rock and under the sea, unconfused the labyrinth. No golden fleece, no holy grail can balance the power of this. You can feel the strength and faith when you find the time and Hallo Klaus, stell dich doch du auch mal kurz unseren Hörern vor, bitte. Ja, ich habe so vor ungefähr 36 Jahren Segelfliegen angefangen. Ja, mehr oder weniger zufällig. Hat mich damals einfach fasziniert. Einen Mitflug, den ich mal gemacht hat, als 10-Jähriger schon mal. Und damals waren die Möglichkeiten, war einfach nicht drin, 5 Kinder zu Hause, da Segelfliegen anzufangen. Aber ich erinnere mich sehr gut, dass ich den armen Segelflieger, der mich mitgenommen hat, schon ziemlich getriezt hatte. Fast hätte er eine Außenlandung gemacht. So lange wollte ich unbedingt oben bleiben. Danach sind einige Jahre vergangen und während meines Abendgymnasiums habe ich dann eine Bekannte an der Schule, die hat erzählt, dass sie Segelfliegen macht mit ihrem Mann und da sage ich, oh, kann man da nicht mal mitfliegen? Und dann war es um mich geschehen. Mhm. Ja, das war in Braunschweig, Flachland, Segelfliegen und da bin ich Segelflieger geworden und eigentlich recht erfolgreich nach relativ kurzer Zeit. Kein Wunder, ich habe immer so viel wie möglich geflogen. Ja. Ein bisschen Talent, denke ich. Und inzwischen hast du dich aber aufs Bergfliegen spezialisiert. Du verbringst ja die Sommer, glaube ich, immer in Südfrankreich und fliegst da vor allem in den Bergen, richtig? Das ist richtig, ja. Ich habe, das ging mir so ähnlich wie beim Segelfliegen ganz allgemein. Einmal in den Bergen geflogen, so fasziniert, dass ich eigentlich immer in den Bergen fliegen wollte. Das ging dann so weit, dass ich, ich bin immer noch Zahnarzt, habe aber dann meinen Beruf aufgegeben wegen der Passion. Mhm. Nicht, weil man damit so viel Geld verdienen kann, sondern weil es einfach unglaublich ist, was man da spüren, empfinden kann. Und man lebt ja, sagst du schön, lebe deinen Traum, träume nicht dein Leben. Das habe ich dann gemacht. Ich habe auch gesehen, dass eine ganze Menge Leute Defizite da hatten, die im Urlaub hier geflogen sind. Ich war ja immer ein extrem Vielflieger. Und da kam dann der Gedanke auf, die Leute, die hier nur gelegentlich fliegen, auch mal ein bisschen an der Hand zu nehmen und ihnen die wirklichen Ecken und Schönheiten des südfranzösischen Gebirges zu zeigen. Und ja, dann ging das relativ schnell. Habe ich eine kleine Schule aufgemacht. Meine Spezialität sind geführte Flüge, wie eine Art Bergführer, um den Leuten die Besonderheiten des Gebirgssegelflugs nahezubringen. Ja, die Besonderheiten und natürlich insbesondere auch die Schönheiten des Gebirgssegelflugs. Das Mountain Wave Project, da geht es ja letztendlich um ein wissenschaftliches Ziel, um die Erkundung von Turbulenzen, um Wellen. Jetzt gucken wir uns mal deine Tätigkeit als Pilot da an. Du bist ja derjenige, der die Flüge, wenn ich das richtig weiß, mehr oder weniger alle durchführt. Was sind denn so die Herausforderungen bei diesen Flügen in den Anden? Ja, die Herausforderungen sind natürlich erstmal ganz allgemein, in einer Landschaft zu fliegen, die völlig neu war. Man hat zwar das Handwerkszeug des Gebirgssegelfliegers, was eigentlich überall auf der Welt gleich sein sollte, aber die Landschaft völlig anders, lokale Besonderheiten, die wollen erstmal erflogen werden. Und im Zusammenhang mit dem Mountain Wave Projekt war natürlich die Idee der René Heise, ein Meteorologe, und ich hatten also da gemeinsam die Idee, die segelfliegerischen handwerklichen Fähigkeiten da zu nutzen. Denn die Turbulenzen, die dort auftreten, die den Motorfliegern, selbst den großen Jets Probleme bereiten, das sind ja eigentlich die Aufwinde bzw. Abwinde, die wir nutzen oder vermeiden wollen. Und der Segelflieger weiß einfach aufgrund der Tatsache, dass er sich ständig in diesem Milieu bewegt, sehr viel mehr als jeder durchschnittliche, würde ich mal sagen, für Jetpilot, weil wir ständig uns in diesem Umfeld bewegen. Wie hoch, wie schnell seid ihr da typischerweise unterwegs? Ich meine, ich habe da einige Rekorde schon gesehen, die wird man nachher noch kurz drauf eingehen. Aus denen wird klar, dass ihr da ziemlich schnell unterwegs sein müsst, sonst würde es nicht reichen zeitlich, ne? Ja, das ist richtig. Die Gebirgsfliegerei, beziehungsweise hier in dem Zusammenhang die Wellenfliegerei, das ist eine Besonderheit. Also es geht darum, bei starkem Wind zu fliegen. Stark heißt so 100 Stundenkilometer und mehr. Mhm. Und dort bilden sich orographische Wellen aus. Das heißt, durch die Berge werden Aufwinde erzeugt. Im Lee der Berge entsteht ein Aufwind, der ähnlich wie beim Wellenreiten benutzt wird. Das heißt, die Energie, die Wellenenergie hebt uns praktisch diesen Wellenhang hoch. Ein Segelflugzeug gleitet ja immer abwärts, es sei denn, es trifft einen Aufwind an, der stärker ist als das Eigensinken des Segelflugzeuges. Und das wird dort benutzt. Im unteren Bereich kommt es zu sehr starken turbulenten Strömungen durch die Reibung mit der Erdoberfläche und auch anderen Luftschichten. Und das sind die sogenannten Rotoren. Und diese Rotoren benutzen wir auch, um in diese ruhige, laminare Wellenströmung hochzusteigen. Was diese Wellen ja auszeichnet, du hast es gerade schon erwähnt, ist, dass es eine laminare Strömung ist, also vollkommen ruhig. Wie hoch geht es denn da und wie schnell sind diese Aufwinde? Wie muss ich das vorstellen? Ja, die extremsten Aufwinde, die ich angetroffen habe, das war bei einem Rekordflug, den ich machen konnte. Das ist eine Geschwindigkeitsaufgabe über eine definierte Strecke, ein 500 Kilometer Zürich-Flug. Dort konnte ich eine Geschwindigkeit erzielen, wohlgemerkt im freien Segelflug, also ohne Motor selbstverständlich, von 307 km/h. Das ist also wohl etwas schneller als die Formel 1 in der Durchschnittsgeschwindigkeit, wohlgemerkt. Und dort habe ich auch extreme Aufwinde angetroffen, also 18 Meter pro Sekunde viermal bei diesem Flug. Mhm. Ja, also in 90 Minuten 500 Kilometer geflogen und 18 Meter pro Sekunde, das sind irgendwo so über 60 Stundenkilometer Vertikalgeschwindigkeit. Ja. Also die schnellsten Expresslifte, ich weiß nicht genau, welche Geschwindigkeit die haben, aber das dürfte, glaube ich, so irgendwo um die 15 Meter pro Sekunde sein. Ja. Oder 6 Meter pro Sekunde oder irgendwo, das ist also relativ wenig. Ja, der durchschnittliche Segelflieger in Mitteleuropa freut sich über 4-5 Meter, also 18 ist dann schon wirklich echt viel. Ja, und das war auch laminar, das ist das Verrückte, ne? Also das ist ganz ruhige, starke Vertikalströmung. Mhm. Und wie hoch ging es da? Ja, an dem Tag flog ich zwischen 4.000 und 8.000 Meter. Die größten Höhen, die wir geflogen haben bei dem Mendoza-Projekt, eine Turbulenzstudie im Bereich der Airways zwischen Buenos Aires und Santiago de Chile. Die überfliegen ja genau an der höchsten Stelle im Bereich des Aconcagua, der 7.000 Meter da hochragt, überfliegen die Cordillere. Und dort gibt es auch recht ordentliche Turbulenzen. Und da sind wir gestiegen bis auf 12.500 Meter. Wow. Okay, da braucht man natürlich dann Sauerstoff, ne? Ja, man benutzt bei den ganzen Rekordflügen praktisch von Beginn an Sauerstoff. Das Gehirn braucht ja unbedingt Sauerstoff, um zu funktionieren. Ja. Und das Gehirn, würde ich mal sagen, ist der wichtigste Muskel des Segelfliegers. Absolut, ja. Braucht man da spezielle Freigaben in Chile da unten oder in Argentinien? Oder sind die Lufträume da relativ, also verglichen mit Europa, relativ offen und unproblematisch? Die Lufträume sind genauso wie bei uns geordnet und es bedarf, da wir uns ja oben in einem höheren Luftraum bewegen, wo auch Jets unterwegs sind, also Verkehrsflugzeuge, da braucht man genau die gleichen Freigaben wie in Europa. In Argentinien ist nicht ganz so viel Verkehr, aber die verschiedenen Terminals, also diesen Luftraum um die Flugplätze herum, die wir befliegen, da braucht man also die entsprechenden Freigaben und in den Airways, hohen Luftstraßen, in denen wir uns ebenfalls bewegen. Auch dort braucht man die entsprechenden Freigaben der Flugverkehrskontrolle, sonst kann man da schlichtweg nicht fliegen. Wir haben auch Transponder an Bord, also all die kleinen Dinge, die so ein Verkehrsflieger auch an Bord hat. Ja, hier vielleicht ein kurzer Hinweis zur Episode 15, Forschung und Entwicklung bei der deutschen Flugsicherung. Da haben wir erklärt, was ein Transponder ist. Und können dort von der Behörde gesehen werden. Und kriegen dann auch die entsprechenden Freigaben. Mhm. Wie läuft denn so ein typischer Tag ab, an dem ihr beschließt, dass ihr fliegt? Ich denke mal, die Entscheidung fällt natürlich schon mindestens einen Tag vorher, aufgrund meteorologischer Wettervorhersagen. Wie läuft so ein Flugtag dann ab bei euch? Ja, die Frage ist jetzt, Rekordtag oder ein Messtag? Das ist ein Unterschied, ne? Nein, wir wollen ja hier zunächst mal über die wissenschaftlichen Dinge reden, also sagen wir erstmal einen Messtag und dann gucken wir uns nachher den Rekordtag an. Ja, man guckt natürlich, wir wollen ja Windtage in der Regel haben, das heißt, wir schauen uns im Vorfeld, und das kann durchaus schon mal mehr als eine Woche sein, an, wann sich solche Wetterlagen aufbauen. Das sind Jetstreams, die sich in der Höhe bilden, schnelle Windkanäle, im Prinzip, die um die Erde rauschen. Der Jetstream wird von uns benutzt, um diese entsprechenden Segelflüge zu machen. und natürlich auch für die Messungen, denn in diesem Bereich entstehen ja gerade die Turbulenzen, die wir messen wollen. Also im Vorfeld schaut man sich das an und je näher das Wetter kommt, das ist ja auch bei der allgemeinen Wettervorhersage für Fußgänger so, desto genauer guckt der Meteorologe hin. Ja. Unser Meteorologe, der René Heise, ist natürlich sehr beschlagen in dem Bereich. Und dann wird im Detail geguckt, was macht das Wetter. Nichtsdestotrotz sind es ja immer nur Vorhersagen. Ja. Und eine wesentliche Geschichte des Mountain Wave-Projektes ist ja gerade die Vorhersage mal mit der Wirklichkeit zu betrachten. Ja. Das ist etwas, was ich als Segelflieger jeden Tag mache, beruflich jetzt auch. Dann zu vergleichen, wie war die Vorhersage, wie war das echte Wetter und damit Kriterien zu arbeiten, um die Vorhersagen zu verbessern. Mhm. Insbesondere die Turbulenzvorhersagen. Ja. Das heißt, an dem Tag, morgens, wann geht's los? Ja, je nachdem, wenn wir wirklich einen großen Messtag haben, kann das also schon bei Sonnenaufgang der Fall sein. Mhm. Ansonsten können wir ruhig später etwas fliegen, also 10 Uhr. Es kommt ja nicht drauf an, die maximalen Kilometer zu fliegen, sondern eigentlich in dem Wetter, wie sich das an dem Tag präsentiert, die möglichst turbulentesten Bedingungen anzutreffen. Mhm. Also die, was in der Vorhersage ist, wollen wir natürlich versuchen, in der Messung nachzufliegen. Und das hängt dann davon ab, wann die maximale Turbulenz ist oder was an dem Tag alles vorgesehen ist. Okay. Meistens sind das mehrere Messflüge, wo wir natürlich auch profitieren, dann unterschiedliche Piloten oder Co-Piloten mitzunehmen, damit die, denn das Ganze soll ja auch noch Spaß machen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, so, dass das auch ein Faktor ist bei der ganzen Sache, der fliegerische Spaß hier. Also das ist ja nicht zu übersehen. Und an dem Rekordtag, da geht es dann früher los, weil da geht es ja dann darum, möglichst, je nachdem, möglichst schnell bzw. möglichst weit und damit auch möglichst lange zu fliegen, ne? Ja, beim Rekordtag ist Wetterbetrachtung natürlich ähnlich, wobei die Kriterien jetzt natürlich nicht sind, dass man möglichst die Turbulenz sucht, sondern man sucht sich einen Tag aus, wo jetzt zum Beispiel, wenn man einen sehr großen Streckenflug macht, also die maximale Kilometerzahl, sucht man sich eben Tage, wo die Ausdehnung des Windfeldes entsprechend groß ist, um dann den ganzen Tag so weit wie möglich zu fliegen. Gibt es verschiedene Rekordkategorien. Der spannendste Flug, den ich in diesem europäischen Winter, im argentinischen Sommer, in diesem Jahr machen konnte, am 12. Januar, das war ein versuchter Flug über 2500 Kilometer in eine Richtung. Mhm. Ja, ist ein bisschen missglückt, weil ganz im Zielgebiet war ein Staubsturm und da konnte ich nicht reinfliegen, weil die Sicht derart schlecht war und beim letzten Licht, also dass man so 20 Minuten nach Sonnenuntergang landet in dieser wilden Gegend, das ist also östlich der Atacama-Wüste im Norden von Argentinien, an der Grenze zwischen Chile und Argentinien, und das konnte man also nicht vollenden. Es war aber trotzdem ein Weltrekord über 2260 Kilometer in eine Richtung. Also das ist so ein Beispiel dafür. Da guckt man sich das Wetter ganz genau an. Man muss ja dann in eine Ecke von Argentinien fliegen, nördlich von Feuerland, und dort ganz, ganz früh starten. An dem Tag, um das als Beispiel gleich zu nehmen, bin ich morgens um 5.18 Uhr gestartet. In dem 50. Breitengrad nördlich von Feuerland ist es sehr früh Tag und sehr spät Nacht. Ja, wenn man in die Antarktis gehen würde, wäre es die ganze Zeit Tag, 60 Tage lang. Aber dort unten ist es also sehr früh hell und dann versucht man natürlich die maximale Strecke zu fliegen. Also da steht man schon sehr früh auf. An den Streckenrekordtagen ist das Aufstehen in der Regel irgendwo so um 3 Uhr morgens. Mhm. Ja, frühes Frühstück. Und wie lange seid ihr dann an dem Tag geflogen? An dem Tag waren wir 15 Stunden unterwegs. Wow. Das ist eigentlich das Normale bei den großen Streckentagen. Da bist du dann aber trotz allem auch froh, nach 15 Stunden das Flugzeug dann doch wieder zu verlassen, oder? Ja, ja. So rein körperlich. Ja. Ich fliege gern. Was für ein Flugzeug habt ihr denn da in Gebrauch? Wir hatten jetzt in Argentinien für diese großen Rekordflüge einen Nimbus 4DM, ein eigenstartfähiges Segelflugzeug, wobei der Motor ist natürlich sehr klein, das ist ein 60 PS Zweizylinder, Zweitakter Motor, Zweizylinder hat er auch, aber Zweitakter Motor, also sagen wir mal so, eine große Baumsäge. Und geeignet, das Segelflugzeug auf die Ausgangshöhe zu bringen. Und sagen wir mal so, wenn wirklich Not am Mann wäre und eine Außenlandung anstehen würde, könnte man sich mit dem Motor noch ein wenig Höhe holen. Mhm. Aber um Strecke zu fliegen, ist insbesondere bei diesen hohen Windgeschwindigkeiten keine Chance. Habt ihr an dem Flugzeug irgendwas speziell modifiziert oder ist das ein serienmäßiger 4DM? Flugzeug, der Nimbus 4DM, ein Doppelsitzer, ist ein Serienflugzeug. Bei der Serie wurde allerdings dann aufgrund der besonderen Bedingungen, die wir haben, dass wir sehr hoch fliegen, wurden die Querruder, das ist für die Querlage, ja, um die zu steuern, die wurden also modifiziert, um ein sogenanntes Flattern zu verhindern. Wenn man in großer Höhe fliegt, ist die geflogene Geschwindigkeit ist erheblich höher als, ja, die angezeigte Geschwindigkeit. Ja. Und damit sausen die Luftmoleküle also mit viel höherer Energie über die Tragflügel, was im Falle einer unwillkürlichen Bewegung, die man da macht, dass zum Beispiel der Co-Pilot die Wasserflasche gegen den Steuerknüppel ja, schlägt, da kann es dann, wenn man zu schnell fliegt, über die sogenannte Maximalgeschwindigkeit, die VNE, dass das Flugzeug dann ins Flattern kommt. Und das kann ein explosives Flattern sein. Das heißt, der Tragflügel bricht innerhalb von Sekunden ab. Ja. Und die Flugzeuge wurden speziell, es gibt also, glaube ich, 4 oder 5, also jeder normale Nimbus-Pilot kann sich diese Modifikation machen, die wurde aber schon für diese Höhenflüge extra bereitgestellt. Okay. Die haben also das modifiziert, das wurde beim Luftfahrtbundesamt entsprechend beantragt, genehmigt, also ein Serienflugzeug, aber mit einer gewissen Modifikation. Davon gibt es aber jetzt mittlerweile 5 oder 6. Mhm. Ja, derzeit wäre es auch eine Stämme im Einsatz. Ja. Wann Stämme, wann Nimbus? Wo liegen da die Vorteile oder Unterschiede? Also Unterschiede, klar, nebeneinander, hintereinander. Aber warum setzt ihr mal den einen, mal den anderen ein? Die Stämme ist ganz besonders geeignet für diese Messflüge. Die hat also im Gegensatz zum Beispiel zu dem Nimbus einen Viertaktmotor. Damit kann man also 6 Stunden lang mit 220 km/h fliegen. Als Vergleich, der Nimbus kann dann vielleicht so mal 120 gerade, ja, fliegen mit seinem kleinen Zweitaktermotor, das ist ein Klapptriebwerk, während die Stämme ist praktisch ein richtiges Motorflugzeug. Wenn man dort an einem Flugplatz zum Beispiel basiert ist, wie wir das in Mendoza gemacht haben, an dem Flugplatz ist ein richtiger Verkehrsflughafen, ja, und dort ist es also ganz einfach, das Flugzeug zu handeln. Ja. Man rollt wie ein Jet in das Fahrwerk. Sind ja 2 Beine bei einer Stämme, also das ist ein richtiges Motorflugzeug, aber gleichzeitig ein volles Segelflugzeug, was für die Messungen natürlich besonders wichtig und schön ist. Das heißt, für die Rekordflüge den Nimbus und für die Messflüge, damit man auch leichter mal von A nach B kommt in die entsprechenden Zonen, wo ihr messen wollt, da verwendet ihr dann eben die Stämme. Ja, das Messen ist ja mehr Arbeit. Da muss man also, sagen wir mal, an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit möchte man da sein, um die Messflüge entsprechend abzuwickeln. Während bei dem Rekordflug mit dem Nimbus, da steht der sportliche, ja, und der Spaßfaktor im Vordergrund. Das Segelflugzeug, der Nimbus, ist auch etwas leistungsfähiger, also ca. 20% leistungsfähiger. Ja. Und die Rekorde hängen heute so hoch. Ja, so ein Beispiel, der größte Segelflug der Welt, den hatte ich, glaube ich, im Jahr 2003 gemacht. Und es waren 3009 Kilometer an einem Tag. Das ist schon extrem. Und ich denke mal, mit einer Stämme ist das dann doch kaum noch zu erreichen. Ja. Das heißt also, wenn ihr Messflüge macht, dann plant ihr vorher, wo ihr hinfliegt? Oder sagt ihr dann die Bodenmannschaft, jetzt flieg mal dorthin, die Wetterlage hat sich geändert und dann flieg mal dorthin? Wir haben einen Messraum, bestimmte Sachen. Also ich kann da so ein Beispiel von Mendoza, ja, erzählen. Da war eine der Aufgaben, das war eine ganz seltene Situation. Da war ein Satellit, der ein weltumlaufender Satellit, ein sogenannter CHAMP, der Messungen macht vom Weltall, die man früher immer nur mit Radiosonden aufstiegen, also mit so einem kleinen Ballon, heliumgefüllten Ballon, der hochgelassen wurde. Da hat also Messeinrichtungen, wo die Temperatur, die Windrichtung, Windstärke und einige andere Parameter gemessen werden. Mhm. Da wurde also in Mendoza ein Aufstieg gemacht. Wir haben praktisch um den Ballon gekreist, mit der Stämme, sind mit Motor aufgestiegen und gleichzeitig, und das war wirklich eine ganz, ganz tolle, es war eigentlich Zufall, dass das so passierte, ist der Satellit drüber gelaufen. Wir haben also mit den hochpräzisen Messinstrumenten vom Professor Jörg Hacker gemessen. Da reden wir gleich im Detail drüber. Und der Wetterballon hat gemessen und der CHAMP, der Satellit, hat gleichzeitig auch gemessen. Also da hat man drei unabhängige Messungen und das ist also sehr interessant, die dann miteinander zu vergleichen. Okay. Gut, im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir durch. Ich würde gerne noch am Schluss nochmal auf diesen Spaßfaktor kommen. Also ich meine, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das habt ihr euch schon gut zurechtgelegt, dass ihr einen wissenschaftlichen Grund habt, um da unten wirklich tolle, faszinierende Flüge zu machen. Wobei ich natürlich nicht unterstellen will, dass es da keinen wissenschaftlichen Punkt gibt. Ich will nur sagen, die Faszination der Fliegerei da unten ist, glaube ich, schon, würde ich mal behaupten, vermutlich dein fliegerischer Höhepunkt soweit, oder? Das ist ganz sicherlich so. Also Argentinien muss man als Segelflieger ganz sicher erlebt haben. Nochmal zu dem Spaßfaktor, denn es halte ich schon für sehr wichtig. Das Mountain Wave Projekt wurde ja letztendlich von zwei Leuten gegründet, dem René Heise und mir. Ja. Der Hintergrund war sicherlich der, dass zwei Segelflugenthusiasten was machen wollten, was auch für die allgemeine Luftfahrt interessant ist. Ja. René hat es natürlich als Wissenschaftler, als Meteorologe sehr stark interessiert. Mich hat es auch interessiert aus dem wissenschaftlichen Bereich, denn über diese Wellenfliegerei gibt es zwar seit 50 Jahren wissenschaftliche Untersuchungen, aber je mehr man das betreibt, desto mehr erkennt man, dass es eigentlich überhaupt nicht genug Wissen darüber gibt. Ja. Das heißt, es interessiert mich als Segelflieger, auch wissenschaftliche Informationen zu haben, gut basierte wissenschaftliche Informationen zu haben, um meinen Wellenflug weiterzubringen, neues Wissen zu sammeln, für mich, für die Segelflieger. Und interessant ist dabei natürlich, das Mountain Wave Projekt ist ja quasi nie groß gefördert worden. Das ist also eine Idee, die für sich steht. Und dazu braucht man einfach den Spaßfaktor als Kit, damit die Leute bei der Stange gehalten werden. Ja. Wir geben da eine ganze Menge Geld aus. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass jetzt nach 10 Jahren immer mehr, ich sage jetzt mal, ohne das zu werten, echte Wissenschaft, also Institute von außen an uns herantreten und sagen, Mensch, wir würden gerne bei euch mitmachen, weil das, was ihr da macht, das ist hochinteressant. Und das ist eigentlich eine Bestätigung für uns, dass wir da schon richtig gelegen haben mit unseren Ideen. Es ist ja auch schön, wenn man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann, ne? Ja, ich denke, wenn man mehr Wissenschaft machen würde mit Leuten, die wirklich enthusiastisch sind und nicht nur von einem finanzierten Projekt zum anderen jagen müssen, dann würde bei der Wissenschaft in mancher Hinsicht deutlich mehr herauskommen. Ja, das würde ich so auch unterschreiben. Der echte Wissenschaftler ist eh ein Enthusiast. Ja. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz furchtbar herzlich. Ja, tschüss. Ciao. I still cry for you. my heart I reach to you. In my soul I fear for you. I now cry for you. Ja, nach Klaus und René jetzt Jörg, der das Ganze nochmal aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Hallo Jörg, stell dich doch du bitte auch mal noch kurz vor. Gut, also ich bin Jörg Hacker und ich lebe in Australien. Ich betreibe hier in Australien die australische nationale Forschungsflugeinrichtung. Die nennt sich Airborne Research Australia und ist Teil von der Flinders Universität in Adelaide. Das mache ich hier schon seit fast 30 Jahren, nachdem ich als Postdoc nach Australien für ein Jahr gekommen bin und ich bin aber immer noch hier. Das Mountain Wave-Projekt, da bin ich eigentlich ein bisschen ein Späteinsteiger, denn das lief schon sehr, sehr gut mit René und dem Klaus und eines Tages habe ich das auf dem Internet entdeckt und dann habe ich gedacht, naja, das sieht sehr interessant aus, da schreibe ich doch einfach mal hin und habe mich vorgestellt und mich eingeführt und habe ich angefangen, dort mitzuarbeiten. Und mein wirklich erster Kontakt oder die erste Aktivität im Mountain Wave-Projekt war tatsächlich unsere Expedition nach Mendoza, die René im Wesentlichen organisiert hatte. Und ich muss sagen, es war ganz fantastisch. Ja, du bist dann sicherlich auch ein paar Mal mitgeflogen, oder? Ja, also wir haben uns die Fliegerei geteilt. Bei den wirklich mehr auf die Wissenschaft orientierten Flügen bin ich mit dem Klaus geflogen. Weil man musste zum Teil die Instrumente etwas bedienen und außerdem auch die Flugstrategie. Wir haben die Flugstrategie, das ist vielleicht anders, als wie man sich das vorstellt. Viele Leute denken, wenn man solche Forschungsflüge macht, dass man sich das von vornherein ganz genau einen Flugplan überlegt, wie man das alles fliegen muss und so weiter. Mhm. Das ist aber eigentlich ganz anders und ich bin ein ganz starker Verfechter auch in anderen wissenschaftlichen Feldkampagnen, in denen ich, also das ist was ich fast täglich mache hier. Viele Entscheidungen werden eigentlich erst während dem Flug getroffen, wenn man sieht, was eigentlich los ist und was interessant ist. Deshalb ist es auch furchtbar wichtig, dass derjenige, der die Daten letztendlich auswertet, dass der beim Flug dabei ist. Yeah. Das bin ich auch meinen Studenten immer. Denn nur so kann man wirklich das bestimmen, was man wirklich messen will und kann auch beurteilen, ob das Sinn macht oder auch nicht. Yeah. Das heißt also, ich war auf etlichen von den Messflügen dabei. Und wir haben dann mehr oder weniger vermutet, was wir dort finden werden. Oft haben wir das gefunden, manchmal aber auch nicht. Und haben dann die Flugmuster entsprechend angepasst und haben das aber auch manchmal kräftig ändern müssen während dem Flug. Mhm. Ja, unser Gespräch soll ja so ein bisschen den wissenschaftlichen Hintergrund des Mountain Wave-Projekts ein bisschen näher beleuchten, wohingegen das Gespräch mit dem Klaus ja eher die fliegerische, segelfliegerische Seite beleuchtet. Wollen wir uns mal kurz noch ein bisschen nochmal rekapitulieren, um was es jetzt wissenschaftlich geht. Es geht letztendlich um Lehwellen. Willst du da vielleicht nochmal kurz erläutern, was das ist und wie die sich zeigen und was ihr da dann genau erforscht? Ja, also das Mountain Wave-Projekt, wie der Name schon sagt, es geht um Lehwellen in den Bergen. Das kann von ganz niedrigen Hügeln sein bis zu großen Gebirgszügen, wie zum Beispiel den Anden. Lehwellen ist zwar ein bekanntes Phänomen, das wurde in den 30er Jahren von einem sehr bekannten Deutschen entdeckt, von dem Joachim Küttner im Riesengebirge. Mhm. Seither hat es eigentlich die Wissenschaftler immer wieder fasziniert. Es gibt allerdings nicht allzu viele wissenschaftliche Untersuchungen der Lehwellen. Ich meine, die Segelflieger wissen natürlich, wie das alles funktioniert, aber in der Wissenschaft selber ist es immer noch, dass das Lehwelt und vor allem die daran gekoppelten Rotoren unterhalb von den Lehwellen sind immer noch von der Wissenschaft her eigentlich nicht Neuland, aber relativ wenig untersucht, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Phänomenen, die in der Atmosphäre stattfinden. Und was Neuland angeht, jetzt konkret die Frage, wie sie entstehen oder mehr die Frage, wo, bei welchen Winden, in welchen geografischen Gegenden sie dann anzutreffen sind? Ja, die Frage ist nicht so sehr, wie sie entstehen. Ich meine, der Mechanismus, der Lehwellen erzeugt, ist mehr oder weniger klar. Den konnte man auch wunderschön durch Modellrechnungen auf dem Computer nachrechnen. Letztendlich, was dafür notwendig ist, ist ein Hindernis, das der Luftströmung im Weg steht. Ja. Man braucht, um das wirklich dann das Welt entstehen, muss es stabil geschichtet sein. Das heißt, also es darf nicht allzu viel Konvektion geben. Ja. Das ist eigentlich relativ geklärt. Die wissenschaftlichen interessanten Sachen sind die Feinstruktur von den Wellen, der Austausch, den die Wellen und die Turbulenz, die dann darunter mit verbunden ist, darstellt in der Vertikalen, sowohl von Schadstoffen als auch von Wasserdampf. Dann spielen Lehwellen auch oft eine große Rolle für den Austausch in der Stratosphäre und der Troposphäre, weil es passiert ja ganz oben in der Atmosphäre zum großen Teil. Da findet dann ein Austausch zwischen der Stratosphäre und der Troposphäre statt. Da gibt es noch sehr viele weiße Flecken, wo das nicht bekannt ist. Ein weiteres Feld ist die genaue Wechselwirkung zwischen den Rotoren, die auch im Leh von den Bergen oder Gebirgen auftreten, und den darüberliegenden Wellen. Weil das lässt sich modelliermäßig nicht ganz einfach darstellen. Es wird zwar gemacht, und wir waren auch in der glücklichen Situation, dass eigentlich die Gruppe weltweit, die da am weitesten fortgeschritten ist, das ist eine Gruppe am Europäischen Zentrum in England, am Meteorologischen Vorhersagezentrum in England, die haben uns täglich die Vorhersagen von ihrem hochauflösenden Modell nach Mendoza geschickt und haben uns das gesagt, und wir haben dann im Gegenzug die Ergebnisse oder die Quicklooks von unseren Flügen wieder nach Reading in England geschickt. Die konnten dann sozusagen direkt in fast Real-Time sehen, ob ihr Modell funktioniert hat oder nicht. Das war also ein sehr wichtiger Aspekt. Ich meine, die Problematik weiterhin ist, man möchte natürlich vor allem die Turbulenz, die oft an Wellen gekoppelt ist, wenn diese Wellen sich brechen, die möchte man eigentlich gern vorhersagen. Das ist wichtig für die allgemeine Luftfahrt, aber auch einfach für die Verkehrsluftfahrt. Ja. Denn diese Turbulenzen, die da entstehen, wenn die Wellen sich brechen, die kann in die extreme Turbulenz gehen. Und es gab auch schon Fälle, wo das wirklich zu Gefährdungsfällen und auch zu Unfällen geführt hat, dass Teile vom Flugzeug abgebrochen sind und so weiter. Und das passiert dann eben auch in Höhen, die für die Verkehrsflieger relevant sind? Das ist richtig. Also das passiert in Höhen über den Rocky Mountains zum Beispiel. Da gibt es etliche Fälle. Es passiert über den Anden. Da gibt es weniger Fälle, aber nur deshalb, weil die Verkehrsluftfahrt da eigentlich sehr viel dran setzt, aus den wellengefährdeten Gebieten drumherum zu fliegen. Und es gibt aber auch in niedrigerer Höhe, ein gutes Beispiel ist Teneriffa, wo durch brechende Lehwellen der Anflug auf den Flughafen von Teneriffa manchmal in Gefahr gerät. Und da gibt es auch ein paar Storys, die sehr interessant sind und die relevant sind und die wirklich nicht vorhergesagt wurden, weil die Vorhersagetechnik einfach noch nicht richtig in der Lage ist, die Struktur von der Turbulenz, die Stärke von der Turbulenz und auch den Ort, wo die Turbulenz am wahrscheinlichsten auftritt, vorherzusagen. Ja, das heißt, euer Beitrag zur Wissenschaft an der Stelle ist dann sozusagen Grundlagenforschung rund um Wellen, Wellenbrechung, die dann letztendlich hilft, die Vorhersagen zu verbessern. Das ist richtig. Also das ist sozusagen das Endziel. Ja. Das ist natürlich ein Puzzle mit sehr vielen Teilen. Und man kann da nicht erwarten, dass man da sofort irgendwelche bahnbrechenden Ergebnisse findet. Ja. Aber das gilt für viele Gebiete in der Wissenschaft. Man findet ein Steinchen und dann findet man ein weiteres Steinchen. Und Klar. Irgendwann setzt man das zusammen und sieht dann, wie das alles besser funktioniert. Ja. Willst du noch ein paar Worte zu Rotoren sagen? Das hast du ein paar Mal erwähnt, aber noch nicht wirklich erklärt. Rotoren sind praktisch genau das, was das Wort sagt, horizontale Zirkulationen, sehr schnelle horizontale horizontale Rollen hinter den Bergen. Ich meine, das beste Beispiel dafür, um all die Sachen zu erklären, für jemand, der letztendlich das nicht weiß, nicht versteht, ist immer, dass man sich mal einen Bach stellt, der über irgendwelche Kieselsteine oder eine Stufe runterfließt. Ja, ja, ja. Dort sieht man sehr deutlich, dass es Wellen gibt, dass aber gleichzeitig auf der Lee-Seite sich die Strömung dann auch praktisch im Kreis rumdreht, in einer horizontalen Rolle. Ja. Das Interessante ist, dass diese sehr turbulente Bewegung in den Rotoren, die im Lee von den Bergzügen passiert, dass die schlagartig mit der Höhe in eine völlig laminare Strömung umspringt. Ja. Und das ist also auch interessant aus dem Fluid Dynamics Gesichtspunkt. Ja. Denn der Umschlag von der sehr hohen Turbulenz in die völlig laminare Strömung, das ist auch was nicht so richtig verstanden ist, ja, selbst in der Grundlagenphysik. Wir hatten vor einer der ersten Episoden bei Omega Tau war ein Besuch am Windkanal Stuttgart, am Laminarwindkanal, und da haben wir uns unter anderem über die Rehzahl unterhalten und festgestellt, dass es vorkommt, dass eine laminare Strömung, also quasi wo man sich die Strömungslinien parallel vorstellt, mehr oder weniger schlagartig bei einer bestimmten Rehzahl umspringt in eine turbulente Strömung. Und was du jetzt hier sozusagen erläuterst, ist der Rückweg von einer turbulenten Struktur schlagartig in eine laminare. Und du sagst, da weiß man nicht, warum und wieso das funktioniert. Ja, also man kann das im Detail, ist man immer noch nicht richtig in der Lage, das zu modellieren und genau vorherzusagen. Mhm. Und bei der umgekehrte Prozess, den du im Windkanal gesehen hast, der passiert natürlich dort auch. Denn du hast die laminaren Wellen und manchmal kriegt man dann sowas, das nennt sich Hydraulic Jump, der hinterm Gebirge praktisch laminar wegschießt und dann ganz plötzlich ins Turbulente umschlägt. Das kommt durchaus auch vor, auch in der höheren Atmosphäre, nicht nur am Boden oder in der niedrigen Atmosphäre. Die Welle an sich, solange sie laminar ist und da in aller Ruhe mit ein paar Metern pro Sekunde nach oben oder unten strömt, die stellt aber eigentlich keine wirkliche Gefahr dar für die Verkehrsflieger. Oder es geht mehr halt um die Rotoren für die niedriger Fliegenden und um die brechenden Wellen für die Hochfliegenden. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man nicht ganz hundertprozentig so sagen, denn es gab durchaus Fälle, und vielleicht können wir uns da zurückbeziehen auf das, was der Klaus gesagt hat. Ich meine, er hat gesagt, die stärksten Wellen, und es war in der laminaren Schicht, die er gefunden hat aus seinen Flügen, waren 18 Meter pro Sekunde Auf- und Abwind. Und das ist so substanziell, dass also selbst ein Airliner da nicht mehr mit klarkommt. Und wenn das zu lange dauert, dass er in dem absteigenden Ast von so einer Strömung ist, dann reicht auch die Steigfähigkeit von einem Airliner nicht mehr aus, ihn praktisch auf der gleichen Höhe zu halten. Okay, und andersrum, wenn er in starkes Steigen reinfliegt, würde das ja heißen, er muss dermaßen viel Höhe wegdrücken und Fahrt aufholen, dass er möglicherweise, ich meine, in den Höhen gibt es ja ein relativ enges Band, das ein Verkehrsflugzeug, was die Geschwindigkeit angeht, überhaupt fliegen kann, aus strömungstechnischen Gründen, dass er da quasi dann rausfällt und dann halt in Overspeed reinkommt oder so. Genau, also die Wellen, selbst in ihrer laminaren Form, sind nicht ganz harmlos, auch für die Verkehrsfliegerei. Okay, gut, dann gucken wir uns mal vielleicht die Praxis ein bisschen an. Ganz offensichtlich läuft es bei euch so, dass ihr mit dem Motorsegler in den Wellengebieten rumfliegt. So viel haben wir ja mit Klaus schon diskutiert. Ja. Was habt ihr jetzt da für spezielle Instrumente dabei und welche physikalischen Größen messt ihr damit? In Mendoza hatten wir die Stämme instrumentiert mit Instrumenten, die ich hier für meine eigenen Feldkampagnen in Australien und aber auch in anderen Weltgegenden praktisch routinemäßig benutze. Die Parameter, die wir messen, sind der dreidimensionale Windvektor, das heißt also der horizontale Wind und dann auch der Vertikalwind, dann Temperatur und Feuchte. Das sind sozusagen die einfachsten Parameter, die man sich vorstellen kann, aber die zu messen in einer solchen Umgebung ist überhaupt nicht trivial, weil um den dreidimensionalen Windvektor in der Turbulenz zu messen, muss man sehr schnell messen. Mhm. Das heißt, wir haben Instrumente an Bord gehabt, da haben wir bis zu 100 Mal pro Sekunde mit 100 Hertz haben wir Beschleunigung gemessen, Anstellwinkel, die Eigengeschwindigkeit vom Flugzeug, die Luftgeschwindigkeit relativ zum Flugzeug, das ist also den Anstellwinkel und so weiter. Man misst also eine ganze Reihe von Parametern, um dann im Nachhinein sehr genau insbesondere die Vertikalgeschwindigkeit, aber auch die Horizontalgeschwindigkeit vom Wind zu bestimmen mit 100 Hertz. Dazu hatten wir an Bord ein hochgenaues Fluglagesystem, das basiert auf GPS plus einer inertialen Plattform, einer Dreikantplattform, die war gekoppelt. Die hatten wir im Gepäckraum, die hatte ich mitgebracht, im Koffer sozusagen. Und an der Tragfläche hatten wir ein Instrument, das nennt sich Backprobe. Das ist Er sieht aus wie ein Baseball-Bat. Das heißt, es hat vorne eine Halbkugel dran, in der Drucköffnungen dran sind. Ja. Und mit der kann man zum Beispiel dann über differenzielle Druckmessungen den Anstellwinkel, den Angle of Side Slip, den Schiebewinkel, Schiebewinkel bestimmen. Und aus dem Gesamtsystem kann man dann also sehr hochgenau die Geschwindigkeit, die dreidimensionale Geschwindigkeit vom Wind berechnen. Mhm. Wir hatten zusätzlich hochauflösende Temperatursensoren an Bord und ein hochauflösendes Feuchtemessgerät, weil das alles macht natürlich nur Sinn, wenn wir die drei Parameter haben. Wir haben natürlich auch Druck gemessen und Höhe und solche Sachen, aber das ist sehr viel einfacher. Ja. Die Hauptherausforderung, die wir hatten für die Messung, waren, dass wir die Geräte, die natürlich alle eine ganze Menge Strom ziehen, in der Höhe und bei den Temperaturen überhaupt betreiben konnten. Mhm. Normalerweise, wenn wir diese Messungen machen, und wir machen auch viele Messungen in Motorseglern, aber da läuft der Motor die ganze Zeit. Ja. Das heißt, da haben wir eine Stromquelle. Ja. Wohingegen in der Stemme lief der Motor natürlich nur, bis wir dort waren, wo wir hin wollten. Und dann lief der Motor nicht mehr, dann lief das alles auf Batterien. Und wenn wir in der großen Höhe waren, das heißt, ich meine, die meisten Wellenmessungen, die wir dort gemacht haben, es hat sich zwischen 5.000 und 8.000 Meter abgespielt, zum Teil sogar bis auf 12.500 Meter, wie du ja von Klaus schon gehört hattest. Ja, ja. Da wird es sehr kalt, also da gehen die Temperaturen runter auf minus 40 Grad und da funktionieren Batterien nicht mehr allzu gut. Mhm. Das heißt, eine der wirklich schwierigen Sachen, mit der man klarkommen musste, war, wie stellen wir genügend Energie zur Verfügung, damit das Messsystem überhaupt für 6 Stunden funktioniert. Ja. Und habt ihr gesagt, ist es uns gelungen, aber es ist auch einmal ist das ganze System ausgefallen. Aber ihr habt es schon prinzipiell mit Batterien und Solarzellen dann gemacht und nicht irgendwas, was ich Brennstoffzelle oder so. Genau, das war eine Kombination aus Batterien und Solarzellen. Ja. Aber Solarzellen, die bringen natürlich nicht so viel Strom. Klar, ja. Warum habt ihr den Motor nicht angelassen? Hätte das die Messung verfälscht? Nee, aber das, also erstens mal ist natürlich für so viele Stunden gar kein Benzin im Tank. Okay, klar, ja. Und es nützt dir der Motor eigentlich nicht mehr viel, wenn du über 6 Kilometer oder so, dann bringt der Motor gar nichts mehr. Man könnte den Motor natürlich dann anlassen für die Messung, aber das ist relativ sinnlos. Ja. Es hat auch Vorteile, dass dann die Vibration weg ist, die natürlich auch noch einen Effekt hat. Und die Gleitfähigkeit vom Flugzeug ist natürlich auch viel besser ohne den Motor. Klar, ja. Ja. Du hattest schon erwähnt, dass quasi die eigentliche Messung im Flugzeug ja noch nicht sozusagen zu einer interessanten Aussage geführt hat, sondern ihr habt viele Einzelparameter gemessen, die ihr dann im Nachhinein ja verrechnet habt. Das heißt, die Frage stellt sich natürlich dann logischerweise, wie stellt man sich die Auswertung vor? Also was ist das Ergebnis eines Messflugs? Nicht im Sinne der rohen Messdaten, sondern im Sinne einer, keine Ahnung, 3D-Windkarte oder wie geht man da vor? Die Auswertung, das nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch und da beschäftigt man sich nicht nur einfach sozusagen einen Tag, während man dort ist, da guckt man sich das natürlich mal an, so in grober Form. Aber um die wirklichen Daten nachher mit hoher Genauigkeit rauszuziehen, muss man eine ganze Menge Aufwand treiben, was Korrekturfaktoren angeht. Unter anderem, man muss zum Beispiel verstehen, dass natürlich, wenn man in 8-9 Kilometer Höhe fliegt, dann ist die Luftdichte sehr gering und das hat Einflüsse auf die Sensoren. Zum Beispiel ist der Temperatursensor bei weitem nicht mehr so schnell, wie er am Boden ist, was die Reaktionszeiten angeht. Aha. Und lauter solche, also da gibt es viele Parameter, die man dann wirklich noch korrigieren muss. Wenn man dann das alles korrigiert hat, was man dann wirklich haben möchte, ist praktisch eine Karte, die den Windvektor, die Wellen darstellt, also wo man sehen kann, wo geografisch und in welcher Höhe die Wellen wie stark waren oder wo die Rotoren in die Wellen umgeschlagen haben. Das möchte man irgendwie dreidimensional darstellen. Und das war eine ziemliche Herausforderung, abgesehen von den Messwerten als solchen. Mhm. Denn es war nicht einfach unter den Bedingungen ordentliche in Gänsefüßchen Messpattern zu fliegen. Mhm, ja. Man musste ja mehr oder weniger gleichzeitig gucken, dass man auf den gegebenen Höhen bleibt und zusätzlich möchte man aber ein bestimmtes Pattern fliegen. Das heißt, es war eine interessante Aufgabe für den Klaus und mich zusammen, das irgendwie zu vereinbaren. Es ist uns aber, glaube ich, ganz gut gelungen. Nichtsdestotrotz, es ist bei der Auswertung, vor allem bei der Darstellung, ist es nicht einfach und es hat uns viele Wochen Arbeit gekostet, vor allem zwischen René und mir, dass wir es so dargestellt haben, dass man am Schluss den Zusammenhang mit Modellrechnungen und mit wirklichen Wetterkarten irgendwie hinkriegen konnte, sodass das Ganze dann, dass man das im Zusammenhang sehen konnte. Denn das ist ja das ist ja eine der Grundvoraussetzungen, wenn man das einfach nur die sozusagen der Wind entlang des Flugwegs, das macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ja, ja. Man möchte das ganze Pattern sehen, das heißt, man möchte in drei Dimensionen, man möchte praktisch aus den Winden, die man über den Flugweg gefunden hat, möchte man irgendwie ein dreidimensionales Bild herstellen. Ja. Und da muss man sehr aufpassen, weil da gibt es viele Fallen. Und dieses dreidimensionale Bild habt ihr dann eben auch tatsächlich dreidimensional visualisiert. Wahrscheinlich so ähnlich wie eine Wetterkarte, die man ja aus dem Fernsehen kennt, wo die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit über entsprechend lange Pfeile dargestellt werden. Sowas muss man sich jetzt vielleicht dreidimensional vorstellen, um so ein ganzes dreidimensionales Feld zu zeigen vielleicht, oder? So in dem Sinn. Genau, das ist richtig, ja. Okay. So haben wir das gemacht. Und da haben wir also mehrere von den Karten produziert. Da werden also die Daten quasi von einem ganzen Flug werden in einem Bild zusammengefasst. Ja, genau. Und das haben wir auch, also haben wir etliche Publikationen und Vorträge gehalten zu dem Thema. Und Wir sind auch jetzt immer noch dran, da noch weiter, wie soll man sagen, das noch zu verfeinern. Das hört nicht einfach auf, nachdem man da fertig ist. Ja. Was ist denn deine Aufgabe als Co-Pilot dann während so einem Flug? Wie stellt sich so ein Flug aus deiner Perspektive dar? Wir haben, wo wir mit dem Klaus geredet haben, so ein bisschen drüber geredet, wie so ein Tag abläuft, ein Rekordflugtag oder ein Messflugtag. Wie sieht es aus deiner Perspektive aus? Ich meine, es fängt an, bevor man fliegt, dass man sich überlegt, wo ist es wohl am günstigsten hinzugehen und was möchte man an dem bestimmten Tag machen. Das muss man dann mit dem Pilot diskutieren, ob das möglich ist und aus allen möglichen Gründen. Ja. Wenn man dann fliegt, das Wichtigste ist, dass man im Kopf quasi und auch zum Teil natürlich mit einem Stück Papier, auf dem man sich Notizen macht, aber dass man irgendwie den dreidimensionalen Überblick behält. Dass man sich also sozusagen vorstellt, was man nachher mit den Daten machen will. Wie möchte man die nachher zusammensetzen und welche Flughöhen zum Beispiel und welche Richtung und welche Gebiete muss man in welcher Art abfliegen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von dem wissenschaftlichen Co-Piloten, das unter Kontrolle zu halten, dass man so fliegt, dass man am Schluss einen Datensatz zusammen hat, den man als einen Datensatz darstellen kann. Und dass man nicht, wie soll man sagen, zufallsmäßig nur rein von den Auf- und Abwind getrieben da irgendwie rumfliegt zum Spaß. Ja. Obwohl das manchmal natürlich viel einfacher wäre oder vielleicht auch mehr Spaß machen würde, da einfach das zu optimieren. Das bringt aber für die Wissenschaft nicht, weil um das wissenschaftlich auswerten zu können am Schluss, muss man das dreidimensionale Bild schon während dem Flug im Kopf haben und dann versuchen, die Flughöhen und die Richtung und das ganze Pattern so anzulegen, dass man am Schluss das irgendwie zusammenbauen kann. Ja. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Mhm. Und dann natürlich die Bedienung der Instrumente, soweit das nötig ist. Ja, ich meine, da war nicht allzu viel zu tun. Da stellt man im Wesentlichen fest, dass es funktioniert. Wir haben Glück gehabt, aber wir haben uns auch gut darauf vorbereitet, dass die Instrumente alle sehr gut funktioniert haben, obwohl ein Teil von den Sensoren war noch nie in der Flughöhe. Zum Beispiel unser Fluglagesystem war noch nie in dieser Höhe geflogen, vor allem halt ohne Druckbelüftung auch. Mhm, ja. Und da mussten wir uns auch, da habe ich mich mit dem Hersteller von dem Gerät, bevor wir ins Feld gegangen sind, erstmal auseinandergesetzt und habe gefragt, wisst ihr, ob euer Gerät überhaupt funktioniert in der Höhe ohne Druckbelüftung? Denn es könnte sich ja überhitzen oder sonst irgendwas. Ja. Und da haben die gesagt, das wissen wir eigentlich auch nicht, probiert's halt. Ja. Es hat aber ganz hervorragend funktioniert. Das war wirklich gut. Okay. Das heißt aber, im Prinzip hättest du als Co-Pilot genügend Zeit, um mit so Fahrradpedalen tretenderweise zur Not noch ein bisschen Strom zu erzeugen. Ja, das kann man so sagen. Wäre eine Lösung. Das ist richtig. Das hätte auch geholfen, die kalten Füße genau. zu bekommen. Genau. Gerade bei dem Flug, wo wir sehr hoch oben waren, da bei den 12,5 Kilometern, da war es also schon, das war minus 40 Grad draußen. Ja, das ist dann nicht mehr wirklich witzig. Ziemlich extrem. Ja. Irgendein Flug, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Klaus hat ja so ein bisschen über seine Rekordflüge erzählt. Irgendein besonders imposanter, spannender, eindrucksvoller Flug aus deiner Sicht? Ja, also das war zweifelsohne der Höhenflug, wo wir wirklich die richtigen Bedingungen, die idealen Bedingungen gefunden haben, 12,5 Kilometer erreicht haben und dann eigentlich nur deshalb abbrechen mussten, weil der, wir haben natürlich, was Klaus ja schon gesagt, du musst mit der Sauerstoffversorgung sehr vorsichtig sein. Ja. Und als wir da die 12,5 Kilometer erreicht haben, da fing bei mir der Blutsauerstoffgehalt fing an, ein bisschen runterzugehen. Mhm. Dann haben wir gesagt, that's it. Ja. Und sind dann wieder runtergekommen, obwohl die Bedingungen durchaus erlaubt hätten, noch höher zu gehen. Mhm. Das war mit Sicherheit bei weitem der eindrucksvollste Flug in jeder Hinsicht. Und das ist auch der Flug, den wir am ausgiebigsten ausgewertet haben am Schluss. Ja. Weil in dem Aufstieg, den wir da geflogen haben, da haben wir ein fast ideales Messpattern geflogen, aus dem wir wunderschön dreidimensional die Wellenstruktur da darstellen konnte. Ja, da müssen wir dann auch gucken, dass wir in die Shownotes von dieser Episode ein paar Fotos damit reinstellen. Ich habe da ja wirklich schöne Fotos und glaube ich auch ein paar Videos gemacht. Das ist sehr eindrucksvoll. Ja, die ganzen Flüge sind protokolliert. Genau, also ich habe auf der Webseite schon ein paar ganz schöne Sachen gefunden. Eine Frage hätte ich noch zur Auswertung. Und zwar, gibt es noch andere externe Daten, also ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, Satellitenmessungen oder sonst was, die dann bei der Gesamterkenntnisgewinnung bezüglich der Wellen eine Rolle spielen? Oder seid ihr sozusagen vollkommen autonom, was die Messungen und die Auswertung angeht? In Mendoza gab es eigentlich nicht allzu viele zusätzliche Messungen. Es gab ein paar ganz wenige Radiosonden, weil die Radiosondenstation in Mendoza, die war während der Zeit, wo wir dort waren, nicht voll operationell. Mhm. Aber die Messungen nehmen wir natürlich dazu. Ansonsten gibt es fast keine Beobachtung, abgesehen von Satellitenfotos, wo man natürlich die Wolkenbilder sieht. Ja, okay. Und dann Modellrechnungen von den globalen Modellen, die haben wir uns an Land gezogen und die haben wir etwas benutzt in der Auswertung. Und dann eben ganz wichtig, die Berechnungen, die in Reading ganz speziell für uns gemacht wurden, die haben wir natürlich auch herangezogen, sowohl vor dem Flug als auch dann nachher bei der Auswertung. Mhm. Okay. Gut, damit wären wir eigentlich, was die vorbereiteten, von mir angedachten Fragen angeht, durch. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du noch erwähnen möchtest an der Stelle? Jawohl, ich meine, das, was ich eigentlich versuche immer anzubringen, wenn wir über unsere Feldmessungen und so weiter sprechen, ist, es ist heutzutage so, dass viele Leute, die sich sowohl mit der Atmosphäre als auch vielen anderen Sachen beschäftigen in der Wissenschaft, im Wesentlichen das auf Computermodellen alles machen. Ja. Und es gibt eigentlich immer weniger Leute, die ins Feld rausgehen und wirklich versuchen, die Atmosphäre so wie sie ist zu dokumentieren. Mhm. Wenn man das aber sich dann ansieht, dann muss man feststellen, die ganzen Modelle machen eigentlich nur Sinn, wenn man da irgendwo nebenbei oder zusätzlich wirklich prüft, wie sich die Atmosphäre nun wirklich verhält. Ja. Denn manchmal ist es sehr einfach für ein Modell ein Phänomen zu erklären und wenn man das sich dann aber in der Atmosphäre selber anguckt, stellt man fest, das ist ja gar nicht so. Ja, ja, ja, ja. Das haben wir schon sehr oft gefunden und ich mache immer den Punkt, es ist wirklich wichtig, dass es Leute noch gibt, die ins Feld gehen und die Messungen wirklich draußen in der Atmosphäre machen und sich konfrontieren mit dem, was wirklich in der Atmosphäre vorgeht. Und damit letztendlich die Simulationen und Modellrechnungen quasi verankert oder kalibriert sozusagen. Genau. Und das gilt nicht nur für die Meteorologie, das gilt genauso. Ich meine, ich befasse mich jetzt inzwischen sehr viel mit Remote Sensing, mit der Fernerkundung und das ist genau das Gleiche. Es gibt sehr viele Leute, die sitzen einfach nur im Labor und arbeiten mit Satellitendaten, die sie irgendwo vom Internet geholt haben oder die ihnen irgendjemand zur Verfügung gestellt haben. Das ist alles recht und schön, aber man muss wirklich ins Feld mal rausgehen und mal nachgucken, was war denn da wirklich, indem man sehr nah dran geht oder wirklich sehr ins Detail. Ja. Was für Forschungen macht ihr da in Australien mit eurer, wie hattest du vorhin gesagt, Air Research? Forschungsflugeinrichtung. Genau, was macht ihr da? Ja gut, also wir messen eigentlich wir haben vier Flugzeuge und wir messen eigentlich alles, was man in der Atmosphäre messen kann oder aus dem Flugzeug messen kann. Das fängt also an von Turbulenzmessungen im Flugzeug, das geht weiter mit, wie viel CO2 wird von bestimmten Vegetationstypen absorbiert aus der Atmosphäre, bis hin, wie ist der Siegersalzgehalt im Meer, ums Great Barrier Reef aus. Wie wechselwirkt es mit den Korallen, die da sind? Dann geht es mit, welche Schadstoffe gibt es in den Flüssen, die man von oben besichtigen kann? Ja, Dann Laserscanning, Hyperspectral Scanning. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr weites Feld. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch Instrumentenverifikation, machen wir relativ viel. Ich bin sicher, du weißt, dass letztes Jahr Leider, dass das nicht auf dem Mars gelandet ist mit dem, mit dem Phoenix Marslander. Die Messung von dem Marslander, die haben wir hier verifiziert, indem wir das gleiche Instrument, das jetzt auf dem Mars ist, hier in Australien auf dem Boden installiert haben, im Zentrum von Australien, wo es ziemlich staubig ist, und sind dann mit einem von unseren Flugzeugen da oben drüber geflogen und haben wirklich gemessen, haben die Dustpartikel, die das Instrument sieht, haben die wirklich vermessen, indem wir sie eingesammelt haben und so weiter. Das war eine typische Sache, die wir machen. Oder zum Beispiel der einzige Satellit, der zurzeit im Orbit ist, der CO2 wirklich misst. Das ist ein japanischer Satellit, nennt sich GOSAT. Der Prototyp von dem Fourier Transform Spektrometer, was das Hauptinstrument auf dem Satelliten ist, das ist zum ersten Mal in einem von unseren Flugzeugen hier in Australien geflogen. Da sind wir oben mit dem Flugzeug in 48.000 Fuß geflogen, mit dem Sensor im Bauch. Und unten drunter mit einer Dimona in 30 Meter Höhe über einer Gaspipeline, wo ein bisschen Methan und CO2 abgelassen wurde. Und haben versucht, das zu finden. Cool. Also das ist so typisch, was wir hier machen. Klingt auch interessant, aber da haben wir, glaube ich, nicht mehr die Zeit, um da im Detail drauf einzugehen. Nee, natürlich nicht. Aber wenn es dich sozusagen interessiert, was wir ein bisschen machen, wenn ein bisschen sozusagen Abenteuerwissenschaft, hol dir mal von unserer Website unseren Triennial Report. Das ist kein langweiliger Wissenschaftsreport, sondern das ist Adventures in Science. Ja, vielleicht können wir ja irgendwann in einem Jahr oder zwei oder da mal nochmal eine Episode drüber machen. Ja, das kann man immer machen. Ja. Was, letzte Frage, was für Flugzeuge habt ihr da? Dimona, habe ich gehört? Wir haben zwei Dimonas, und zwar, das sind sehr spezielle Dimonas, die sind ganz anders als die Standard-Dimonas, die nennen sich Eco-Dimona, da gibt es nur 7 davon in der Welt. Dann haben wir die Grob Egret. Den Höhenflieger, 50.000 Fuß. Cool. Und dann haben wir noch, damit haben wir angefangen, vor 25 Jahren haben wir noch eine speziell modifizierte Gruppe G109B. Ja, okay. Habe ich immer gefragt, wo das Egret-Ding hingekommen ist. Das stand ja mal eine Weile in Mindelheim beim Grob vor der Haustür, das hatten wir aus der Luft öfter mal gesehen. Ja, ist bei uns gelandet. Also wir betreiben die inzwischen seit 10 Jahren. Sind ungefähr 1.000 Stunden damit geflogen. Cool. In vielen Orten der Welt, in Japan, in vielen Australien hier, aber auch in Europa. Und das ist auch eine interessante Aufgabe, in dem Flieger zu fliegen. Absolut, glaube ich. Okay, ich bedanke mich ganz furchtbar herzlich fürs Mitmachen. Gut, ich hoffe, das hat einigermaßen Sinn gemacht. Für mich, manchmal habe ich Schwierigkeiten mit Deutsch, wie du schon festgestellt hast, aber ich habe 30 Jahre lang hier gelebt. Klar. Dann waren, glaube ich, 2 Wörter, die gefehlt haben, also von dem her. Kein wirkliches Problem. Okay, Dankeschön, ciao. Tschüss. So, das war's. Schön ausführlich behandelt hier das Thema. Wie üblich bedanke ich mich bei meinen Gästen René, Klaus und Jörg für das Zeitnehmen, für das Mitmachen. Bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören und für das sozusagen Dranbleiben, auch bei längeren Episoden bei Omega Tau. Musik in dieser Episode nicht vom Podsafe Music Network, sondern von Pangea. Auch nochmal herzlichen Dank an Corey Schenk, der mir da erlaubt hat, ein bisschen was von deren 3 Albums zu spielen. Klasse Musik. Gibt schon seit ein paar Jahren keine neuen Platten mehr. Vielleicht gibt es mal wieder irgendwas nächstes Jahr oder so. Aber absolut hörenswert. Ja, das war's. Aus Platzgründen gibt's heute keine Musik am Schluss. Wir hätten sonst nämlich den Account extra upgraden müssen und da ging's um 2-3 Megabyte hin und her. Und daher heute einfach so das Ende. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!